Ich komme in den Club und deine Bitch ist alleine. Mann, ich komme in den Club mit deiner Bitch an alleine. Ihr seid nur hässliche Schweine, ich mach euch auf jetzt Beine. Du brauchst der Pause nicht keine, glaube nicht, dass ich weine. Wer von euch ist jetzt hart, ich mach dein Leben zur Nutte. Ich brauche dich nur einmal sehen, damit ich zweimal auf dich spucke. Halt die Fresse, du Tucke, ich bin der Beste im Game. Ich bin jetzt Fame wie the Game, du bist peinlich wie Shame. Du kannst gehen, ich bin eins, du bist gut, ich bin besser. Manche nennen mich verrückt, weil ich rap mit dem Messer. Das ist Mucki, ihr Checker, ihr seid so hässliche Rapper. Ich bin deutscher Hip-Hop, du bist Comedy-Rapper. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen. Hör auf meine kleine Sis, du bist nur eine kleine Bitch. Deine schwulen Texte sind nicht mehr als ein schlechter Witz. Guck wie ich dein Schädel kicke, ficke nicht mit meiner Clique. Du bist am Heulen, weil ich dein Mädchen auf den Strich schicke. Rapper wollen mich imitieren, werden dann kassiert. In Deutschland bin ich der, der am meisten Scheine kassiert. Du hast dich blamiert mit deiner schwulen Art. Ich rufe Untergrund und schick dich sofort ins Grab. Das ist ein Massaker, junge Rapper gehen Arsch lecken. Ich bin der Champ, darauf würd ich meinen Arsch verwetten. Hör mein Hammer-Sound zusammen mit deiner geilen Braut. Hört sie diesen Track, mach sie dir sofort die Hose auf. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen. Macht was ihr wollt, doch ihr müsst einsehen. Rap wie ihr wollt, doch es ist ein Game. Post wie ihr wollt, doch ich krieg kein Fame. Denn er ist Nummer 1 und bleibt immer stehen.